Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Keiner ist mehr stumm, keiner taub und dumm, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Denn die Wüste wird blühen und die Steppe wird grün, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Und wir werden uns freuen, dann bei Jesus zu sein, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Brunnen werden stehen, Ströme wird man sehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Dann ist Sicherheit, nie mehr Schmerz und Leid, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Denn die Wüste wird blühen und die Steppe wird grün, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Und wir werden uns freuen, dann bei Jesus zu sein, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Seid nicht mehr verzagt, bringt Gott, was euch plagt, seht doch, seine Herrlichkeit erscheint. Fürchtet euch nur nicht, bald scheint Gottes Licht, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Denn die Wüste wird blühen und die Steppe wird grün, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Und wir werden uns freuen, dann bei Jesus zu sein, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint.